9. Tote in Europa. Panik und Irreführung. Februar 2020. Das erste Opfer des Ende Januar einsetzenden medialen Corona-Dauerfeuers war die Gelassenheit. Einer verhängnisvollen Medienlogik folgend wurde die öffentliche Erregung Woche für Woche immer weiter hochgeschraubt. Mit jedem neuen Nachrichtenbeitrag, jeder Fallzahlmeldung, jeder weiteren Expertenwarnung schwand in der Öffentlichkeit die Fähigkeit, ruhig und reflektiert abzuwägen. Deutlich wurde, dass das Virus die westlichen Gesellschaften in einer Verfassung erwischt hatte, in der sie für Nervosität und Panik außergewöhnlich anfällig waren. Die vorangegangene Kette der globalen Verunsicherungen zog sich schon über 20 Jahre. 9/11, Irakkrieg, Finanzkrise, NSA-Skandal, Trump. Jedes dieser Stichworte stand für eine weltweite Erschütterung und von keiner hatte die Öffentlichkeit sich je erholt. Im Gegenteil, sie türmten sich zu einem Berg unbewältigter Schocks. Von Vertrauen in die Stärke und Richtigkeit des eigenen Systems konnte schon lange keine Rede mehr sein. Die westliche Psyche befand sich Anfang 2020 in einem Zustand hochgradiger Zerrüttung und Labilität. Metaphorisch gesprochen reichte ein Windhauch aus, um den Zusammenbruch einzuleiten, oder eben ein Virus. Nachdem China, der ungeliebte Aufsteiger, der Welt vorgeführt hatte, wie stark und entschlossen es reagieren konnte, waren alle anderen Regierungen in Zugzwang. In Europa nahm das Unglück seinen Lauf, als am Samstag, dem 22. Februar, die ersten zwei Todesfälle in Italien gemeldet wurden. Unter dem Eindruck der alarmistischen Dauerberichterstattung der vorangegangenen vier Wochen und der rigorosen Maßnahmen in China verfiel die italienische Regierung in hektischen Aktionismus. Schon am nächsten Tag wies sie nicht nur an, Schulen, Universitäten und Unternehmen zu schließen, sondern wie die Chinesen auch mehrere komplette Städte abzuriegeln. Dadurch schoss die Panik in Europa auf ein neues Niveau. Nackte Angst brach aus. Ministerpräsident Conte begründete die Maßnahmen dramatisch. Er wolle aus Italien kein Lazarett machen. Dieses Zitat wurde in der Tagesschau vom 23. Februar ausgestrahlt und machte Eindruck, dass ein europäischer Staatschef offen zugab, Angst vor einem Massensterben der eigenen Bürger zu haben, ließ niemanden kalt. Schon am nächsten Tag, Italien meldete insgesamt 5 Tote, berichtete die Tagesschau, nach dem Auftreten des neuartigen Coronavirus in Italien sieht die Bundesregierung eine veränderte Lage für Deutschland. Gesundheitsminister Spahn rechnet damit, dass sich das Virus auch hierzulande ausbreiten könnte. In der gleichen Sendung wurde gezeigt, wie die Italiener panisch ihre Supermarktregale leerräumten. Ein Rentner aus Genua wurde zitiert: Die Nudelregale sind leer, was ist hier los? Nicht mal zu Beginn des Zweiten Weltkriegs brach eine solche Panik aus. Die nervöse Reaktion der Italiener steckte auch vermittelt durch solche Fernsehbilder umgehend Deutschland an. Seitens der WHO wurde zugleich der Druck auf die Regierungen weiter erhöht, wie die Tagesschau am 25. Februar berichtete. Die Weltgesundheitsorganisation drängt die Regierungen weltweit, sich auf den Ausbruch von Corona vorzubereiten. Krankenhausbetten, Isolierstationen und Beatmungsgeräte müssten einsatzbereit sein, hieß es in Genf. Auch diese Botschaft verfehlte ihre Wirkung nicht. Die WHO galt als vertrauenswürdig, die Erwähnung von Isolierstationen und Beatmungsgeräten pflanzte sofort albtraumhafte Bilder von elend an Apparaturen sterbenden Menschen in die Köpfe. Diese Bilder und düsteren Visionen blieben für Wochen präsent und erschwerten vielen Menschen zunehmend ein klares und nüchternes Denken. Dass in der gleichen Sendung am Rande erwähnt wurde, alle in Italien im Zusammenhang mit dem Virus bislang registrierten Toten hätten Vorerkrankungen gehabt, ging in der öffentlichen Wahrnehmung schon wieder unter, da es nicht zum Rest der Geschichte passte. Bundesgesundheitsminister Spahn, auch unter dem Druck der drängenden Empfehlungen der WHO sowie der aufgescheuchten Medien stehend, wandte sich mittlerweile fast täglich an die Öffentlichkeit. Am 26. Februar erklärte er mit dramatischem Ernst: Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Ausgangspunkt waren 7 neue Corona-Fälle in Deutschland, bei denen der Infektionsweg nicht mehr nachvollzogen werden konnte. Er komme immer mehr zu der Überzeugung, so der Minister, dass die Hoffnung, die Epidemie gehe an Deutschland vorbei, sich nicht erfüllen werde. Die Lage habe sich in den letzten Stunden geändert. Damit meinte er die 7 neuen Fälle. Mit diesem Auftritt, der die allgemeine Angst nochmals verstärkte, brachen in Deutschland alle Dämme. Er vermittelte die Botschaft, das tödliche Virus nähere sich mit Riesenschritten und sei im Grunde nicht mehr zu stoppen. Im Laufe des Tages setzte die Bundesregierung den im nationalen Pandemieplan vorgesehenen Krisenstab ein. Die Medien zogen nach und starteten ihren ganz eigenen Pandemieplan. Auf tagesschau.de startete ein Live-Blog, der fortan über Wochen und Monate keine Ruhe mehr gab. Die ersten Überschriften lauteten am 26. Februar: Neue Fälle in mehreren europäischen Ländern. WHO drängt zur Vorbereitung. Erster Fall in Baden-Württemberg. Auch Infektion in Nordrhein-Westfalen bestätigt. Patient in NRW in kritischem Zustand. Coronavirus sorgt erneut für heftige Verluste an US-Börsen. Mehr als 100 neue Coronavirus-Fälle in Südkorea. Erster Verdachtsfall in Südamerika. Japan, Schulen in Hokkaido werden geschlossen. Europäischer Handelskammerchef warnt vor krassen Folgen. Angst vor Pandemie drückt DAX. Am nächsten Tag, dem 27. Februar, mitten in der immer hysterischer werdenden Atmosphäre, hielt das Robert-Koch-Institut erstmals eine ausführliche Pressekonferenz zum Thema ab, wie sie von da an fast täglich organisiert wurde. Auf die Nachfrage eines Reporters, warum die Sorge bei den Behörden eigentlich so groß sei, verwies Robert-Koch-Institut-Chef Lothar Wieler auf die besonders hohe Todesrate des Virus. Nach den Zahlen, die wir bisher haben, muss man davon ausgehen, dass etwa 1-2% der Menschen, die infiziert werden, an dieser Krankheit sterben. So Wieler. Das wäre 10-mal mehr als bei der normalen Grippe. Auf der eigenen Website äußert sich das Robert-Koch-Institut zu diesem Zeitpunkt zurückhaltender als sein Chef. Für eine abschließende Beurteilung der Schwere der neuen Atemwegserkrankung liegen gegenwärtig nicht genügend Daten vor, hieß es dort knapp. Eine Sterberate wurde nicht angegeben. Wie sich später in zahlreichen Studien herausstellte, lag die Tödlichkeit tatsächlich um ein Vielfaches niedriger. Zweifel daran waren auch schon im Februar angebracht, da sich die hohe Todesrate in China ganz offenkundig darauf zurückführen ließ, dass dort vor allem Schwerkranke getestet wurden und man die leicht Betroffenen kaum oder gar nicht erfasste, die aber mehr als 80% der Fälle ausmachten, wie man auch damals schon wusste. Dass Wieler dieser Umstand klar war, deutete eine ungeschickt verklausulierte Formulierung von ihm auf der Pressekonferenz an. Die Raten sind zum Beispiel in China höher, als sie außerhalb Chinas sind. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass in China insgesamt... An dieser Stelle brach Wieler ab und hielt inne. Es schien, als erkannte er, dass die logische Vervollständigung des Satzes, dass in China insgesamt mehr Schwerkranke getestet werden, zur problematischen Schlussfolgerung führte, dass die tatsächliche Todesrate dann ja niedriger sein müsse, weswegen die allgemeine Panik medizinisch schlecht begründet war. Wieler setzte neu an und umschiffte den heiklen Punkt mehr oder weniger elegant. Also man muss zunächst mal sagen, wir werden natürlich kaum je jeden Infizierten erfassen. Viele Leute haben ja eine Infektion und überhaupt keine oder ganz, ganz wenige Symptome. Das heißt, der Nenner, der sogenannte Nenner, ist wahrscheinlich immer größer als den wir wirklich sehen. Das heißt, in China wird man definitiv mehr schwere Fälle sehen und dann hat man dort auch höhere Todesraten. Das ist die Erklärung für die unterschiedliche Zahl. Die Wieler gegenüber sitzenden Journalisten von Bild bis Süddeutscher Zeitung und New York Times konnten dem RKI-Chef an dieser Stelle entweder schwer folgen oder erkannten die Bedeutung des Punktes nicht. Jedenfalls hinterfragte keiner der Anwesenden die Aussage oder bat um weitere Erklärungen. Warum man in China mehr schwere Fälle sehen würde als in anderen Ländern, blieb unklar. Sinnvoll wurde Wielers Äußerung allerdings, wenn man sie so verstand, dass China mehr schwere Fälle erfasste und die leichteren mit schwachen oder gar keinen Symptomen deshalb in der Statistik unter den Tisch fielen, was die Sterberate dann künstlich nach oben trieb. Wieler fügte an, im Ausland sind wir bei Raten von etwa 1%. Die könnten auch geringer sein, das sind die aktuellen Zahlen, aber klar ist, die Raten an Verstorbenen sind höher als bei der Grippe. Wie viel höher, das werden wir dann sehen, wenn diese Epidemie vorbei ist. Klar. Wie Wieler meinte, war diese Schlussfolgerung allerdings schon damals nicht vielmehr eine mangels aussagekräftiger Daten unbelegte Behauptung. Auf dieser fachlichen Basis agierte die Regierung. Man argumentierte mit einer Todesrate, deren extreme Überhöhung schon zu diesem Zeitpunkt den Fachleuten logisch einsichtig war. Deutlich wurde aber auch, Wieler war in diesem Spiel ganz offenkundig nicht derjenige, auf dessen Expertise die Regierung ihre Beschlüsse gründete. Spahn und Merkel hatten politisch entschieden, dem internationalen und medialen Druck nachzugeben. Dem RKI, so schien es, fiel nun die Aufgabe zu, im Nachgang der Öffentlichkeit die passenden Fakten zu vermitteln. Für die Angabe der überhöhten Todesrate trug ursächlich nicht das RKI die Verantwortung, die Irreführung kam von weiter oben, direkt von der WHO, die zu diesem Zeitpunkt Ende Februar auf ihrer Website zur Frage, was sind die Symptome von Covid-19, die Öffentlichkeit so informierte. Die häufigsten Symptome sind Fieber, Müdigkeit und trockener Husten. Etwa 2% der Erkrankten sind gestorben. Diese Sätze standen in einem Katalog von Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Virus, den die WHO am 23. Februar veröffentlicht hatte. Für die angegebene Todesrate von 2% wurde keine Quelle genannt. Am gleichen Tag meldete die Behörde in ihrem Lagebericht 77.042 bestätigte Fälle und 2.445 Tote in China, was rein rechnerisch eine Sterberate von 3,2% ergab. Für alle übrigen Länder wurden insgesamt 1.769 Fälle angegeben. Ein Drittel davon steuerte die Massentestung auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess bei, ein weiteres Drittel Südkorea. Und 17 Tote, woraus sich eine Sterberate außerhalb Chinas von 1% ergab. Addierte man die Zahlen von China und der restlichen Welt, kam man, wiederum rein rechnerisch, auf eine weltweite Todesrate von 3,1%. Wie die WHO von diesem Wert auf die von ihr genannten 2% kam, blieb undurchsichtig. Die tatsächliche Zahl musste um ein Vielfaches niedriger liegen, da man eben von 80% der Fälle mangels schwacher oder ausbleibender Symptome kaum etwas erfuhr. Dass die WHO diese grundlegenden epidemiologischen Zusammenhänge von Anfang an nicht offen und für den Laien verständlich darlegte, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sachfremde politische Motive im Spiel waren. Die Angst war offenbar politisch gewünscht, der Kurs in Richtung Ausnahmezustand schon eingeschlagen. Bei der zweiten Pressekonferenz des RKI am Folgetag, dem 28. Februar, wurde die Todesrate differenzierter eingeordnet. Wieler war diesmal nicht zugegen. Der Vizechef der Behörde, Lars Schade, erläuterte, dass es in China eine starke Untererfassung der Fälle gebe, die laut einigen Autoren möglicherweise den Faktor 20 betragen kann, dass also nur 5% der Fälle überhaupt gefunden worden sind. Die international vermeldete Todesrate von 2-3% würde dann sinken. Außerdem wäre bislang international gar nicht klar ausgewiesen, wie viele Fälle überhaupt einen schweren Verlauf genommen hätten. Abschließend meinte Schade in auffälligem Widerspruch zu Wieler vom Vortag, meine Einschätzung wäre, dass sich das in etwa bewegt in der Schwere wie eine starke bis sehr starke Grippewelle. Schade erklärte außerdem, dass das RKI das Tragen von Masken im Alltagsleben ausdrücklich nicht empfehle. Auf Nachfrage stellte er klar, das ist mehrfach untersucht worden. Es gibt einfach keine wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendeinen Sinn hätte. In der Tagesschau tauchten diese Informationen nicht auf. Dass die Todesrate um den Faktor 20 niedriger sein könnte und damit laut RKI im Bereich der Grippe läge, wurde in den Abendnachrichten vom 28. Februar einfach nicht erwähnt. Dort stimmte man die Bevölkerung stattdessen intensiv auf anstehende Quarantänemaßnahmen ein. In einem Beitrag wurde eindringlich erklärt, was das Infektionsschutzgesetz den Behörden alles erlaube und was den Bürgern nun vorgeschrieben sei. Zeigt ein Patient Symptome der Krankheit, entscheidet das örtliche Gesundheitsamt, ob er in Quarantäne muss. Die Quarantäne kann sogar gegen den Willen der Betroffenen durchgesetzt werden, aber nur mit richterlichem Beschluss. Das Gehalt wird während der Quarantäne grundsätzlich weitergezahlt. Arbeitnehmer, die während der Quarantäne die Möglichkeit haben, zu Hause im Homeoffice zu arbeiten, sind dazu aber auch verpflichtet.